Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 304, an Schiller. Gestern, als ich der Fabel meines neuen Gedichtes nachdachte, um sie für sie aufzusetzen, ergriff mich aufs Neue eine ganz besondere Liebe zu diesem Werke, welche nach allem, was indes zwischen uns verhandelt worden ist, ein gutes Vorurteil für dasselbe gibt. Da ich nun weiß, dass ich nie etwas fertig mache, wenn ich den Plan zur Arbeit nur irgend vertraut oder jemanden offenbart habe, so will ich lieber mit dieser Mitteilung noch zurückhalten. Wir wollen uns im Allgemeinen über die Materie besprechen, und ich kann nach den Resultaten im Stillen meinen Gegenstand prüfen. Sollte ich dabei noch Mut und Lust behalten, so würde ich es ausarbeiten und fertig, gäbe es immer mehr Stoff zum Nachdenken als in der Anlage. Sollte ich daran verzweifeln, so ist es immer noch Zeit, auch nur mit der Idee hervorzutreten. Haben Sie Schlegels Abhandlung über das epische Gedicht im 11. Stück Deutschlands vom vorigen Jahr gesehen? Lesen Sie es ja, es ist sonderbar, wie er, als ein guter Kopf auf dem rechten Wege ist und sich ihn doch gleich wieder selbst verrennt, weil das epische Gedicht nicht die dramatische Einheit haben kann, weil man eine solche absolute Einheit in der Ilias und Odyssee nicht gerade nachweisen kann, vielmehr nach der neuen Idee sie noch für zerstückelter angibt, als sie sind, so soll das epische Gedicht keine Einheit haben, noch fordern, das heißt, nach meiner Vorstellung, es soll aufhören, ein Gedicht zu sein, und das sollen reine Begriffe sein, denen doch selbst die Erfahrung, wenn man genau aufmerkt, widerspricht. Denn die Ilias und Odyssee, und wenn sie durch die Hände von 1000 Dichtern und Redakteurs gegangen wären, zeigen die gewaltsame Tendenz der poetischen und kritischen Natur nach Einheit, und am Ende ist diese neue Schlegelsche Ausführung doch nur zugunsten der wolfischen Meinung, die eines solchen Beistandes gar nicht einmal bedarf, denn daraus, dass jene großen Gedichte erst nach und nach entstanden sind und zu keiner vollständigen und vollkommenen Einheit haben gebracht werden können, obgleich beide vielleicht weit vollkommener organisiert sind, als man denkt, folgt noch nicht, dass ein solches Gedicht auf keine Weise vollständig vollkommen und eins werden könne noch solle. Ich habe indessen über unsere bisherigen Verhandlungen einen kleinen Aufsatz aus Ihren Briefen gemacht. Arbeiten Sie doch die Sache weiter aus. Sie ist uns beiden in theoretischer und praktischer Hinsicht jetzt die wichtigste. Ich habe die Dichtkunst des Aristoteles wieder mit dem größten Vergnügen durchgelesen. Es ist eine schöne Sache um den Verstand in seiner höchsten Erscheinung. Es ist sehr merkwürdig, wie sich Aristoteles bloß an die Erfahrung hält und dadurch, wenn man will, ein wenig zu materiell wird, dafür aber auch meistens desto solider auftritt. So war es mir auch sehr erquickend zu lesen, mit welcher Liberalität er die Dichter gegen Grübler und Krittler in Schutz nimmt, immer nur aufs Wesentliche dringt und und in allem andern so lax ist, daß ich mich an mehr als einer Stelle verwundert habe. Dafür ist aber auch seine ganze Ansicht der Dichtkunst und der besonders von ihm begünstigten Teile so belebend, daß ich ihn nächstens wieder vornehmen werde, besonders wegen einiger bedeutenden Stellen, die nicht ganz klar sind und deren Sinn ich wohl erforschen möchte. Freilich, über das epische Gedicht findet man gar keinen Aufschluss in dem Sinne, wie wir ihn wünschen. Hier schicke ich die zwei letzten Verse eines Gedichts, die empfindsame Gärtnerin. Es sollte ein Pendant zu den Musen und Grazien in der Mark geben. Vielleicht wird es nicht so gut, eben weil es ein Pendant ist. Ich erhole mich in diesen Stunden erst wieder von der Zerstreuung des vergangenen Monats, bringe verschiedene Geschäftssachen in Ordnung und beiseite, damit mir der Mai frei werde. Wenn es mir möglich wird, so besuche ich Sie. Leben Sie indessen recht wohl. Weimar, den 28. April 1797. G.